Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es die westdeutsche Demokratie geschafft, die Marktwirtschaft durch eine soziale Dimension zu erweitern. Unternehmerische Freiheit wurde ein wenig beschränkt, um Mitbestimmung und sozialen Ausgleich zu organisieren. Das war das zentrale Erfolgsgeheimnis Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Ohne sozialen Ausgleich wäre das Wirtschaftswunder undenkbar gewesen. Dieses soziale Staatsverständnis ist zwar nie offiziell aufgegeben worden, wird in der Praxis seit den 1990er Jahren jedoch immer weniger gelebt. In der Folge ist die soziale Ungleichheit in Deutschland dramatisch gewachsen, mit weitreichenden Folgen, wie wir im Kapitel zur Vermögensverteilung zeigen. Hier braucht es klare Regeln, damit wieder möglichst alle Menschen am Reichtum unseres Landes teilhaben können. Gefordert ist dabei kein dirigistischer Zentralstaat, sondern ein Mindestmaß an Führung durch den Bund. Denn wenn der Bund die Zügel schleifen lässt, fahren gesellschaftlich unverzichtbare Einrichtungen vor die Wand. Die Deutsche Bahn etwa gehört dem Staat und soll Rückgrat der Verkehrswende sein, verfolgt jedoch alle möglichen Ziele, nur viel zu selten jene, die der Bund vorgibt. Und die Verwaltung fußt immer noch auf Fax und DIN A4, weil der Bund seit Jahren zu wenig fundierte Vorgaben macht, nach welchen Regeln die Digitalisierung abzulaufen hat. Beim Ausbau der Windkraft ist diese neue Rolle des Staats zu erahnen. Dort wird aber auch deutlich, lange verschlafener und nun forcierter Wandel ist mit Härten verbunden und bringt in kurzer Zeit mehr Veränderungen, als viele bisher erlebt haben. Daher muss staatliches Handeln stets demokratisch legitimiert sein. Das wiederum klappt nur, wenn klar ist, wer wofür Verantwortung trägt. Nur so können Menschen entscheiden, ob sie den bisherigen Weg weitergehen wollen oder lieber eine andere Partei wählen. Deswegen muss das Zusammenspiel von Bund und Ländern neu geregelt werden. Der real existierende Föderalismus führt nicht nur zu ineffektiven Kompromissen und Einigungen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Die heute gelebte Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern bewirkt auch, dass oft nicht mehr zu erkennen ist, wer für was verantwortlich ist. Denn wenn Bundestag, Bundesrat, Bundestagsmehrheit und Opposition de facto gemeinsam entscheiden, sind alle verantwortlich. Das verwischt jedoch die politische Verantwortung und ist Gift für eine Demokratie, weil WählerInnen das Gefühl haben, es spiele eh keine Rolle, wem sie ihre Stimme geben. Wir haben dieses Buch nicht allein geschrieben. Ohne die Hilfe von Maria Baranko, Maren Fußwinkel, Elisabeth Ruge und Susanne Sitzler, die auf der Grundlage unserer Recherchen erste Textentwürfe verfasst hat, würdet ihr die Baustellen nicht in der Hand halten. Vielen Dank an das Team. Außerdem haben viele Menschen wichtige Hinweise zu einzelnen Aspekten des Buchs gegeben. Nicht alle wollen genannt werden. Stellvertretend möchten wir uns bedanken bei Florian von Alemann, Stefan Bach, Thomas Banning, Christian Füller, Felix Geidorf, Armin Himmelrath, Julia Jiermann, Adrian Meyer, Niklas Prenzel, Anne Siré, Hermann Josef Tenhagen, Veronika Völlinger, Horst Weishaupt, Jan-Martin Viada, Paulina Wiesel und Anne Will. Nicht zuletzt danken wir Steven Anpalagan und Selmin Chaliskan für ihre wertvollen Hinweise zu unseren Schlussgedanken. Natürlich gehen alle Fehler, die sich im Buch verstecken, auf unsere Kappe. Solltet ihr welche finden, lasst es uns wissen unter lage.link/buch-feedback. Viele von euch erwarten wahrscheinlich, dass wir, Ulf und ich, dieses Hörbuch lesen. Aber ganz ehrlich, das wollten wir euch ersparen. Aus jahrelanger Erfahrung beim Hörfunk weiß ich, Lesen, speziell Vorlesen von mehreren hundert Seiten, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Handwerk, vielleicht manchmal eine Kunst. Ihr sollt ja auch nach 300 Seiten noch interessiert zuhören, Informationen aufnehmen können und Spaß haben an diesem Hörbuch. Deswegen haben wir einen Profi engagiert. Wir sind sehr glücklich, dass der Sprecher Oliver Siebeck unser Buch für euch eingelesen hat und sind sicher, dass ihr es gerne hören werdet. Und wenn ihr mehr von uns hören möchtet, unseren wöchentlichen Podcast findet ihr unter lagedernation.org oder wo immer ihr Podcasts hört. Viel Freude beim Hören wünschen euch jetzt Philipp Banse und Ulf Burmeier.